Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Gestern hat uns der Karneval fernsehmäßig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Heute ist wieder alles genauso, wie sich das gehört bei uns. Wir sind im Radio, bei 1 Live und im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Und unser Thema heute Nacht heißt Demütigungen. Welche schlimmen, schweren Demütigungen habt ihr schon ertragen müssen, hinnehmen müssen? Wie ist es euch dabei ergangen? Wie habt ihr euch gewehrt dagegen? Und wie habt ihr andere Menschen schon gedemütigt? Das ist unser Thema heute Nacht. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir darüber zu unterhalten, dann ruft jetzt an. Ihr könnt uns erreichen, wie immer kostenfrei, unter 0130 2911 oder ihr könnt uns auch faxen unter 0130 11 51 22. Thema im 1 Live Talk Radio, Demütigungen. Und der erste Mensch heute Nacht am Telefon, das ist der Uwe und der ist 24. Hallo. Hallo Uwe? Uwe? Hallo Uwe? Ja, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Grüß dich. Ja, ist ja wunderbar. Ja. 27 bin ich. 27? 27 Jahre, ja. Ja. Thema Demütigung. Ja, das ist schon 10 Jahre bei mir her. Was ist darum kann ich heute leider darüber sprechen. Ja. Wobei man es, wie ich ja gerade gemerkt habe, wenn man es wieder aufkaut, dann kommt es doch wieder einem ziemlich hart vor, aber es ist schon 10 Jahre her. Ja, was ist da passiert? War ich noch in der da war ich noch in der Ausbildung und das war in der Berufsschule. Ja. Das fing jetzt ganz leicht an. Das liegt daran, weil ich da erst ins zweite Jahr reinkam. Ja. Ich hatte vorher so ein Berufsgrundschuljahr gemacht und dann bin ich da reingekommen, das zweite Lehrjahr. Aha. Und gleich in die Gruppe da rein. Das war natürlich eine geschlossene Gruppe. Ja. Und wenn man da als, naja, okay, ich kann noch mit anderen Kuppel rein. Was war denn das für eine Lehre? Da war ich als Bergmechaniker, das war also beim Bergbau. Bergbau, mhm. Mhm. Also eine reine Jungsgruppe gewesen, also eine Jungsklasse gewesen. Ja. Ja, und dann fing das erst, das war gar nichts, aber dann, wie sie merkten, dass ich eigentlich ein Einzelgänger bin, aha, fingen sie an mir rumzustechen und dann merken sie, der Typ wehrt sich nicht. Aha. Wie haben die an dir herumgestochen? Ach, erst haben sie mir Spitznamen gegeben und so. Und was? Das war erst wie spaßig, ne? Also ja. Spaß, ne? Nur, okay, habe ich gedacht, lass sie nicht drauf ein, lass sie rumhaben, sondern will die, weiß ich, ne? Ja, du hast ja überhaupt nicht reagiert darauf? Erstmal gar nicht, nein. Das war auch Spaß und dann habe ich gedacht, na, lass es sein. Ja. Aber dann hat es sich rauskristallisiert, da waren nur zwei und die wollten das genauer wissen. Aha. Und die haben mich dann immer mehr geärgert. Und da merken sie wirklich, der Typ wehrt sich überhaupt nicht. Ja. Und da haben sie gleich, fingen sie an mit Hänseln und gingen ins Extreme rüber. Mhm. Haben sie Gegenstände gegen mich geworfen und so. Mhm. Was für Gegenstände? Papierknödel oder Alufolie oder Knödel, weiß ich. Geht ja auch noch. Das geht ja auch noch. Ich vermute, es hat sich dann auch noch gesteigert. Es hat sich auch noch gesteigert. Wohingehend? Ja, das bis ins letzte Drittel meiner Ausbildung, dass sie dann auch handgreiflich wurden, mich geschlagen haben. Mhm. Richtig schlimme Dinge auch. Ja, das Schlimmste war, das kann ich heute eigentlich ganz locker drüber sagen, okay, ich habe mir ein Gläschen Wein gerade noch getrunken, um das sagen zu können, ganz locker, ja, dass einer mir seinen Penis von hinten auf die Schulter gelegt hat. Hm. Das fand ich natürlich ekelhaft. Ja, ne? Und ja, wenn du weißt, ich terrorisieren sie schon seit ja, 2 Jahren, ne? Ja. Und du wirst immer mehr runtergebuttert, ne? Ja. Und du wirst als Versager hingestellt, ne? Sag mal. Weil du als Einzelgänger da rumläufst, ne? Und da hast du dich auch nicht gewehrt, als der seinen Schwanz da auf deine Schulter legte? Das war der extremste Tag, weißt du? Erst haben sie sich wieder so fertig gemacht, wie immer, ne? Ja. Dass du ein Versager bist, dass du keine Freundin hast und ist das klar, und das. Aber ne? in dem Moment hast du auch nicht irgendwie da. Nein, da bist du geschockt, Also ich weiß nicht, das ist ja nun. Das war einer von den stärksten Mitweisern. Achso, ja. Und ich wollte. Also der Schlag. Ich wollte erst gar nicht und dann hat er sich dann hinten draufgelegt, ne? Und dann sah alle sich totgelacht, ne? Also der und dann Schlag dann. Du ganz unten, ne? Das ist eine geistige Vergewaltigung, wenn du so willst, ne? Also der Schlag dann in die Eier lag dir nicht nahe. Nein, in dieser Sekunde nicht, da bist du baff. So, du bist da systematisch runtergemacht worden während der ganzen Zeit, bis zum Ende der Ausbildung. Ja, natürlich bin ich danach, wie er das gemacht hat, bin ich ausgeflippt, ne? Ausgerastet, ich hätte fast meinen Stuhl genommen und den Anführer damit totgeschlagen. Also ja, doch. Es hätte mir ja nichts gebracht. Ich bin ja noch so vernünftig zu wissen, wenn ich hätte Körperverletzung gemacht, okay, wäre ich und der Typ gekündigt worden. Ja, also du hast es nicht gemacht. Ich hätte nichts gehabt und ich wäre arbeitslos geworden. Ist klar, Uwe, du hast es nicht gemacht. Nein, das habe ich nicht gemacht. Ja. Ich habe mich nur gegen einen, da hat mir gleich einen auf die Fresse gehauen, meine Platzwunde. So, das ging jetzt, die ganze Geschichte ging dann bis zum Ende der Ausbildung. Ja. Und dann bist du von den Leuten getrennt worden, zwangsläufig. Ja, glücklicherweise. Ja. Ist dir dann irgendwann sowas im Leben nochmal passiert? Nein, dann nicht mehr. Hast du daraus, ich meine, das ist ja nun dann schon eine heftige Erfahrung, wenn man das so viele Jahre, so lange auch durchgemacht hat, hast du daraus irgendeine Lehre gezogen für dich? Ja, das ist, dass ich selber zugelassen habe, mich so zu erniedrigen. Ich habe es mir selber herausgefunden, dass ich es selber zugelassen habe. Denn die Angst. Ja. Kritisierst du das an dir? Das war mein Fehler. Kritisierst du das an dir im Nachhinein? Richtig, dass ich Angst hatte, dass ich nicht früher aufgestanden bin und Nein gesagt habe. Auch wenn ich einen aufs Fresse gekriegt hätte, ist auch scheißegal. Das heißt, es resultiert die feste Vornahme daraus, falls so etwas nochmal passiert, dann mehr wirst du... Mehr Selbstbewusstsein haben. Ich würde den anderen Leuten sagen, wenn sowas widerfährt, mehr Selbstbewusstsein haben. Das heißt, du würdest dich dann wehren? Ich würde mich dann wehren. Ich glaube schon, ja. Uwe, danke. Du würdest sowas nicht mehr zulassen. Ja, danke für deinen Anruf. Ja. Hoffentlich passiert nie wieder sowas. Nein, ich hoffe es auch nicht. Tschüss. Spaß und, ciao. Ciao. Herzlich willkommen, Matthias, 25. Ja, genau, hallo, ich bin's. Ja, Matthias. Unser Thema, dass man hier mal in die Sendung reinkommt. Das kommt sehr selten vor. Vielen Dank erstmal. Ja, nichts zu danken. Kommen wir zur Sache. Ja, mein Thema ist ähnlich wie das deines Vorgängers. Das war bei mir auch so in der Ausbildung. Ja. Ich war alleine mit einem Ausbilder und der hat mich eigentlich auch die ganze Zeit immer gehänselt oder auch richtig gedemütigt, kann man sagen. Mhm. Und da war das eigentlich so, dass es mehr verbal war. Also es kam mir vor, dass er dann irgendwie anfing zu schubsen. Also es war der Ausbilder? Genau. Was für eine Ausbildung hast du gemacht? Zum Einzelhandelskaufmann. Und, ja. Und wie hat dieser Ausbilder dich getriezt? Der hat halt immer versucht, verbal irgendwie auf mich einzugehen. Inwiefern? Und ja, mit Worten einen niederzumachen. Ja. Aber so kam es nochmal vor Kunden. Das war dann eigentlich das Härteste so. Ja. Dass er jetzt vor Leuten versucht hat, mich fertig zu machen. Und dann auch so gesagt hat, Mensch, du bist der letzte Penner, ich kann auch einen von der Straße holen, da gibt's genug. Mhm. Ich wusste im Grunde in dem Moment, er hatte mich als einzigen auszubilden. Ja. Und ohne mich hätte er im Grunde den Laden zumachen können, mhm. weil er es alleine auch nicht abschmeißen konnte. Ja. Und er hat es im Grunde nicht so gemeint. Er hat das immer vor Leuten gemacht und wenn ich jetzt alleine mit dem war, dann war das eigentlich ganz anders. Das war echt normal. Ne? Naja, im Grunde nicht so gemeint, würde ich nicht sagen. Ne? Das war dann schon ziemlich ausgebufft, wenn er es eben immer vor Leuten macht. Ja, genau. Weil da hat er den größten Effekt erzielt. Wie lange hast du das ertragen? Ja, ich sag mal, ich habe die Ausbildung zu Ende gemacht, das habe ich dann vorhin auch schon gerade gesagt, und habe dann gleich in der Firma aufgehört, habe dann auch meinen Zivildienst erstmal gemacht. Hast du dich denn genauso passiv verhalten wie der Uwe gerade? Ja, ich habe eigentlich auch nicht sehr viel gemacht, weil ich wusste, wenn ich jetzt aufmucke, dann kann es sein, dass er wirklich einen anderen sucht in der Ausbildungszeit, weil ich meine, es gibt ja auch genug Auszubildende heutzutage bei der Arbeitslosigkeit, denke ich mal. Sag mal, Matthias, hat sich dann nicht während dieser Zeit, während der Ausbildungszeit, zweieinhalb Jahre, ne, schätze ich? Zwei Jahre. Da hat sich ein unglaublicher Hass aufgestaut gegen diesen Mann. Das ist es, genau. Also ich sag mal, der Hass, der geht so weit, dass du deinen Auszubildenden am liebsten umbringen willst oder irgendwelche Hass- und Mordgedanken gegen den hast. Ja. Dann gibt es auch wieder Phasen, wo man sich einigermaßen gut versteht, gerade wenn man alleine ist, wenn nicht viel los ist im Laden. Dann konnte auch schon mal nett werden oder man hat sich normal mit einem unterhalten. Aber ich sag mal, sonst dann irgendwie viel Stress war und dann war man immer der Laufjunge. Und er hat im Grunde nicht viel gearbeitet, er hat keine Lust zu arbeiten und die ganze schwere Arbeit, die hat er immer dann mir überlassen. Hast du ihm denn dann zumindest einmal dann richtig den Kopf gewaschen, nachdem du da raus warst? Nee, auch nicht. Warum nicht? Ich meine, ich war dann ganz weg, das war in der Nähe von Hannover. Ja. Ich bin dann runtergegangen in Westerwald, habe da meinen Zivildienst gemacht. Mhm. Ich war im Grunde ganz weg, ich konnte es auch vergessen und ich habe mir das irgendwo verziehen. Oder? Wie viele Jahre ist das her jetzt? Das war 88, habe ich die Ausbildung angefangen und 91 war es zu Ende. Könnte ich mir vorstellen, dass so etwas immer wieder hochkommt. Ja, das kann jetzt, aber ich sag mal, das ist im Grunde vorbei jetzt. Das habe ich vergessen und verziehen. Ich sag mal, ich mache das auch mit christlicher Nächstenliebe. Mein Vater ist selber Pastor. Ja, sehr edel. Ich habe mir das auch in der ganzen Zeit immer versucht. Ich meine, der Hass kommt hoch. Ich sag das gerade zu dir, ich vermute, dass der Hass hochkommt, weil ich das an meiner eigenen Geschichte beobachte. Es gab die schlimmsten Demütigungen, habe ich erfahren, in der Volksschule in Gummersbach. In der Volksschule in Gummersbach. Ja, das hatte ich auch. Ich meine, das geht vielleicht immer weiter. Und weißt du warum? Ein bisschen kommt das vom Vater, kommt das vielleicht auch. Ne, bei mir liegt es ganz klar daran, weil ich aus einer Arbeiterfamilie komme und ich von den Lehrern immer deshalb schlecht behandelt worden bin, also diskriminierend behandelt worden bin. Und ich krieg heute noch einen Hals, wenn ich in Gummersbach über den Steinberg gehe, das ist unser Stadtteil da, und diese Schule sehe. Und diese Lehrer sind mir heute noch präsent, nach so sehr vielen Jahren. Und ich will gar nicht so großherzig sagen, dass ich das verziehen habe. Ach so, ja. Weil man gerade bei Kindern so viel anrichten kann, wenn man sich dementsprechend verhält. Nun warst du schon ein bisschen älter. Ja, bei mir war das in der Schule war das früher auch so. Ne? Also ich meine, da wurde man auch irgendwie gehänselt. Ich meine, mein Vater, der konnte auch mal ganz schön druckvoll sein oder recht streng. Was ich vielleicht heute als relativ positiv ansehe, was ich nicht unbedingt nachhalten würde. Mhm. Aber in der Schule war das auch so, klar. Ich meine, da ist eine harte Hackordnung. Ne? Bist du da gehänselt worden, weil dein Vater Pastor ist? Nee. Bist du da gehänselt worden, weil dein Vater Pastor ist? Deswegen auch manchmal, aber in so allgemein. Ich war keiner, der jetzt irgendwie zurückgeschlagen hat früher. Mhm. Heute bin ich vielleicht auch ein bisschen härter geworden. Ich habe auch mal eine Zeit lang selber im Knast gesessen und bin nicht mehr so der Liebste und Weichste vielleicht. Ja, da lag man Untersuchungshaft, aber ich habe den würde ich mich auch wehren. Aber genau, ich habe gerade den Uwe auch gefragt, was er aus dieser Zeit gelernt hat. Wie ist das bei dir? Könnte dir sowas nochmal passieren? Ja, ich denke schon. Je nach Chef kann das sicherlich immer wieder vorkommen. Aus Angst, irgendwas zu verlieren. Ja, ich versuche halt wirklich mit der christlichen Nächstenliebe irgendwo wieder gut zu machen und ihm auch zu vergeben, weil ich das persönlich auch lebe, diesen christlichen Glauben und dadurch auch Menschen vergeben kann heute. Sehr, sehr edel. Also, ich kann das nicht immer. Mhm. Matthias, danke für deinen Anruf. Vielen Dank, ja. Tschüss. Ciao. Jetzt am Telefon die Jessie, 24 Jahre. Hi, Domian. Hi. Sagen wir mal so, ich lebe im Grunde genommen von Demütigung. Inwiefern? Ja, inwiefern? Also es ist im Grunde genommen so, es fällt mir leichter, mit Demütigung und Abneigung zu leben und damit umzugehen und anderen Leuten auch entgegenzubringen als Vertrauen irgendwie. Ja, ich möchte dieses Gespräch jetzt gleich mal abbrechen, weil ich glaube, dass da etwas nicht stimmt und mache weiter mit der Tanja und die ist 21 Jahre. Hallo? Ja, hallo, hier ist Tanjana. Tanja. Tanjana. Nee, Tanja. Tanja, stimmt, ne? Ja. Ja. Tanja. Ist ein bisschen komisch, bei euch reinzukommen. Thema Demütigung. Ja, das ist mehr so in der Beziehung momentan. Mhm. Ich bin seit 4 Jahren mit meinem Freund zusammen. Mhm. Er hat mir letzte Woche gesagt, dass er ein neues Mädchen kennengelernt hat. Mhm. Und als ich dann nachgehakt habe, hat er gesagt, dass es eine Professionelle ist. Eine was? Eine Professionelle, ich möchte mich ja nett ausdrücken. Eine Prostituierte? Ja. In die er sich verliebt hat? Ja. Und wie hat er sie kennengelernt? Im Puff. Und wird diese Liebe von der Frau erwidert? Ja. Bist du sicher? Hat er gesagt. Hat er gesagt. Das heißt, die treffen sich jetzt auch privat. Mhm. Ja. Das bricht für dich eine Welt zusammen. Oh ja. Mhm. Hat das jetzt für dich noch eine besondere Brisanz, dass es eine Prostituierte ist? Von dem Standpunkt her schon, weil er bei mir, da er halt Italiener ist, sehr auf meine Ehre bzw. Unschuld Wert gelegt hat, als wir zusammengekommen sind. Mhm. Wie alt ist er denn? 25. Und ihr habt euch kennengelernt, da warst du 17. Ja. Mhm. Heißt das, dass du jetzt im Nachhinein ihm vielleicht sogar unterstellst, dass er im Laufe der Jahre oft bei einer Prostituierten war? Nee. Also wenn er sagt, dass er vor Weihnachten das erste Mal da war, glaube ich ihm das schon. Mhm. Aber das sind alles so Kleinigkeiten. Dann sagt er mir, könnte ich mit mir beispielsweise keine Familie vorstellen, aber nach 4 Wochen mit dir schon. Mhm. Mhm. Tanja, erklär mir das bitte noch mal ein bisschen genauer. Das habe ich gar nicht ganz richtig verstanden. Du sagst, er hat so großen Wert auf Ehre gelegt und als ihr euch kennengelernt habt. Ja. Wenn er jetzt ein ganz normales Mädchen kennengelernt hätte und mit der jetzt zusammen sein wollte, was wäre daran weniger schlimm für dich? Für mich ist es ja nicht unbedingt schlimm, dass ich finde es ja auch normal, dass ein Junge mal zu einer Prostituierten geht. Das findest du normal, dass jeder Junge dahin geht? Nein, aber manche wollen es halt kennenlernen, das ist okay. Also ich finde da nichts Abwertendes dran. Mhm. Auch ich bewundere die Frauen, die diesen Beruf ausüben. Mhm. Weil wenn wir die nicht hätten, wäre manches für die anderen wahrscheinlich wesentlich schlimmer. Mhm. Aber die Sache ist jetzt einfach, sich in ich komme damit irgendwie nicht klar. Mhm. Geht es deinem Klartext eigentlich nur im Sinne nicht von wenig, sondern einfach, es geht darum, dass dein Freund jetzt von dir weggeht mit einer anderen Frau? Okay, meinetwegen auch so, ja. Ja, kann man das so sagen? Du weißt, ich versuche das zu verstehen, ob das für dich was besonders Schlimmes ist, dass es gerade eine Hure ist. Nee. Das ist nicht. Ist es für dich eine Demütigung, dass er letztes Jahr, Ende letzten Jahres, zu einer Hure gegangen ist? Ich denke die ganze Zeit darüber nach, dass ich was falsch gemacht habe. Mhm. Mhm. Wie soll es jetzt weitergehen? Was sagt er? Er lässt sich hier die Tür offen, indem er sagt, er holt seine Sachen irgendwann mal ab. Und dann bräuchte so und so viel Zeit, um zu wissen, was ist. Und er hat dich ganz allein gelassen? Ja. Und ihr redet im Moment gar nicht miteinander? Kann man nicht reden. Weißt du überhaupt, wo er ist? Am Arbeiten, schätze ich mal. Er ist selbstständig. Mhm. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Donnerstag. Hat er mir es auch gesagt. Ach so, ganz frisch ist das noch. Ja. Hat er denn was Erklärendes gesagt, warum das alles so gekommen ist? Nö, eigentlich nicht. Hat er was zu dir gesagt, wie er für dich empfindet, noch empfindet? Dass er mich lieb hat. Und welche Empfindungen hat er der anderen Frau gegenüber? Ja, wenn er mit dir schon eine Familie gründen möchte und das nach 4 Wochen. Also nicht möchte, aber sich vorstellen kann. Liebhaben kann ja auch sowas bedeuten wie die gute Freundin, ne? Ja, aber das... Meint er das so vielleicht? Er hat mal vor kürzer, also das ist jetzt ein bisschen länger her, aber nach Weihnachten halt, hat er gesagt, er hätte mich so lieb wie seine Schwester. Mhm. Also nicht mehr so lieb wie eine Frau, eine Geliebte, sondern dann eher auf dieser Ebene. Ja, kann ja auch sein, dass es die Entfernung ist. Es sind 100 Kilometer. Das glaube ich nicht. Tanja, das glaube ich nicht. Es kann einfach nur sein, und es scheint ja auch so zu sein, dass da etwas ausgebrannt ist bei ihm und die Liebe vorbei ist nach 4 Jahren. Hat sich denn in den letzten Monaten, im letzten Jahr, irgendwie schon sowas abgezeichnet, dass da Spannungen zwischen euch waren? Nicht mehr, wie sie halt immer waren. Wir haben uns wirklich, also wenn wir Glück haben, haben wir uns einmal die Woche gesehen. Mhm. Und wie lief das so sexuell? Tja, ich habe noch nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten. Aber ihr habt schon miteinander geschlafen? Ja, klar. Und hattest du den Eindruck, dass es ihm auch Spaß macht? Ich hatte den Eindruck, dass es ihm immer Spaß macht, egal, was ich empfinde. Egal, was du empfindest? Ja. Das heißt, du hast manchmal gar nicht so viel empfunden? Nein. Mhm. Das heißt, unser Thema Demütigungen heute Nacht. Ja, hat man eben schon gesagt, ein bisschen falsch vielleicht. Nö, überhaupt nicht. Ich kann das wunderbar nachvollziehen, dass man sich da sehr gedemütigt fühlt. Vor allen Dingen, wenn man so knallhart vor solche Tatsachen dann auch gestellt wird, nichts machen kann oder das Gefühl hat, nichts machen zu können, ja, und sich im Nachhinein dann auch Vorwürfe macht, irgendwas falsch gemacht zu haben. Er hat in 4 Wochen für das Mädchen mehr getan, wie für mich in 4 Jahren. Mhm. Er hat sie mittlerweile aus dem Metier rausgeholt. In der Kürze der Zeit? Ja, das finde ich auch Wahnsinn. Hat seine Arbeit riskiert mit den Zuhältern. Sie in die Heimat gebracht und hat sie jetzt eine neue Arbeit und eine neue Wohnung besorgt. Und dich lässt er immer noch quasi, dieses Eisen lässt er auch noch am Feuer, dass er zu dir sagt, ich brauche noch ein bisschen Zeit und irgendwann melde ich mich bei dir. Ja. Ist schon ziemlich herbe, du. Finde ich auch. Ist schon sehr herbe. Hast du denn die Möglichkeit, ihn zu erreichen, wenn du das möchtest? Ja, klar. Das kannst du, ne? Ich würde mich da nicht so abspeisen lassen, von wegen, ich brauche jetzt noch Zeit. Ich hatte eigentlich vor, die Sachen hinzubringen, aber ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Wahrscheinlich ging es dir vielleicht danach besser. Und wenn du nicht direkt die Sachen hinbringst, dass du ihn nochmal zu einem Gespräch zwingst. Oder bittest darum. Massiv bittest. Ja, aber das... Und ihm sagst, dass das nicht so geht, dass du da nicht da jetzt wochenlang rumzappeln kannst, dass du klare Entscheidungen möchtest. Und wenn er sagt, dass er dich nicht mehr so liebt, dann bist du bereit, das hinzunehmen, aber du möchtest jetzt klar Tisch haben. Nur kann er nicht mit dir umgehen. Das tut aber verdammt weh. Mhm. Das weiß ich. Ganz am Anfang von unserer Beziehung hat er auch was Parallellaufen gehabt. Ja. Tanja, aber es tut noch viel weher, wenn du jetzt da in so einem Schwebezustand hängst, wochenlang unter Umständen, und dir tausend Gedanken machst, dass er mit der anderen zusammen ist und dann vielleicht doch wieder zu dir zurückkommt und hin und her. Es ist immer einfacher, mit der bitteren Wahrheit zu leben, als irgendwelche verschwommenen Hoffnungen noch zu haben. Ja, aber es ändert ja nichts an den Gefühlen. Nee, an den Gefühlen nicht. Die musst du dann ertragen. Aber die sind dann klar. Weißt du, ich meine nur, dass man auf jeden Fall darauf hinarbeiten soll, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, dass man sich die Hoffnung auch nicht noch macht, weil das macht das Ganze noch viel schwieriger und trauriger. Ja, stimmt. Liebe Tanja, ja. Das sind harte Zeiten. Das verdammt hart. Verdammt hart, ja. Aber kennen fast alle Leute, ich auch zu Genüge sowas. Mann, Mann. Ich kenne es leider das erste Mal. Viel, viel Kraft. Alles Gute, tschüss. Danke. Tschüss, Tanja. Ciao. Tschüss. Jetzt ist am Telefon Marlies. Hallo? 22 Jahre alt. Ja. Hallo. Hallo, Domian. Ich sag mal eben zwischendurch für die Leute, die eingeschaltet haben, dass wir das Thema Demütigung heute Nacht haben. Und ich euch frage, inwiefern ihr sehr schlimm von anderen Leuten gedemütigt worden seid schon in eurem Leben oder wie ihr andere gedemütigt habt. Jetzt zu dir, Marlies. Also ich habe das gerade mitbekommen noch von der Tanja und das finde ich wirklich ganz schlimm, was sie erzählt hat, und das finde ich auch ganz gut, was du gesagt hast. Für mir ist das jetzt passiert, am Wochenende habe ich erfahren, dass mein Freund mir gesagt hat, dass er bisexuell ist. Mhm. Und mir ist das vorher schon aufgefallen, dass er häufig mit Freunden zusammen ist. Ja. Aber immer so einen auf Freude Kuchen, Eierkuchen gemacht. Ja. Ich war immer so die Vorzeigefreundin und ich habe ja die hübsche Marlies. Mhm. Mit der kann man ausgehen, wir studieren zusammen, wir kannten uns noch aus der Schule. Und ich bin so verletzt. Aber ihr seid ein Paar. Ja, ja, aber seitdem er mir das gesagt hat, weiß ich das nicht mehr. Wie lange wart ihr denn? 2 Jahre. 3 Jahre. Zwei Jahre. Wart ihr richtig? 2 Jahre waren wir zusammen, ja. Richtig zusammen, mit allem drum und dran. Ja. Und auch mit gutem Sex. Ja. Ja. Mhm. Jetzt hat er dir das so gesagt. Mhm. Wie kam es dazu, dass er dir das gesagt hat? Ja, weil ich ihn darauf angesprochen habe, weil mir das aufgefallen ist, weil ich oft immer so an die Seite geschoben wurde. Und er sagte, ich möchte mit meinen Freunden was machen. Mhm. Und da habe ich auch eine Zeit lang so gedacht, naja gut, kann ja sein, ich treffe mich ja auch mal mit einer Freundin. Mhm. Und das wurde jetzt aber in der letzten Zeit immer intensiver. Mhm. Und dann hat er halt auch gesagt, ja, ich gehe jetzt mal mit dem aus. Mhm. Was ist jetzt für dich daran das besonders Demütigende? Also ich finde das ganz schlimm, wenn ich mit jemandem zusammen bin. Das ist für mich ein Vertrauensverhältnis. Mhm. Und ich möchte niemanden teilen. Hat er denn einen Freund nebenher noch? Ja. Ach, er hat noch einen Freund? Ja. Mhm. Also hat er dir gesagt, dass er bisexuell ist und dass er untreu ist? Ja. Also es kommt... Ja, hatte er wohl vorher schon. Mhm, das hat er mir nicht gesagt. Er hat also ein parallel laufendes sexuelles oder Liebesverhältnis... Ja, wohl später, ne? Nicht von Anfang an, aber ja. Später. Also schon eine ganze Weile. Ja, ja, wohl, das ging wohl so ein Dreivierteljahr. Mhm. Kennst du den Mann? Nein, ich möchte ihn auch nicht kennenlernen. Welcher Art ist dieses Verhältnis? Ist es ein reines Sexverhältnis oder liebt er ihn irgendwie auch? Also ich denke, wenn man mit jemandem ins Bett geht, bin ich eingestellt, und zwar über so lange Zeit, dann hat man Gefühle für jemand anders. Ja, muss nicht bei jedem so sein. Es gibt auch reine Bettgeschichten, wo das Herz überhaupt nicht mitspielt. Ja, ich weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Aber ich finde das ganz, ganz schlimm für mich. Mhm. Ist das für dich jetzt... Demütigend, ja. Ja, ist mir klar. Wäre es für dich genauso demütigend oder genauso schlimm oder weniger schlimm, wenn es eine Frau wäre? Ich weiß es nicht, weil ich nicht in der Situation bin. Das habe ich mir auch überlegt. Wenn das eine Frau wäre, weiß nicht, wahrscheinlich so, was hat sie, was ich nicht habe oder so, ne? Kann sein, ne? Obwohl ich das in diesem Fall eigentlich völlig wurscht finde, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Schlimm ist, dass er dich da fast ein Dreivierteljahr oder vielleicht noch länger hintergangen hat. Das finde ich schlimm. Nein, ich denke aber, dass die Situation ganz einfach anders war, weil er wusste, wenn er mir das gesagt hätte, hätte ich Schluss gemacht, ne? Wenn er von dem Mann erzählt hätte. Ja, ich hätte Schluss gemacht. Hättest du auch Schluss gemacht, wenn er dir von Anfang an nur die Tatsache erzählt hätte, dass er bisexuell ist? Ich glaube schon, ja. Warum? Finde ich nicht in Ordnung. Warum? Ja, weil man kann doch bisexuell sein und trotzdem einen Menschen, entweder eine Frau oder einen Mann lieben. Man ist doch nicht gleichzeitig deshalb dann promisk, wenn man sagt, man ist bisexuell. Das ist ein Quatsch. Nee, das sehe ich aber anders. Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann möchte ich den Menschen für mich selber haben. Das ihn doch auch nicht. Ja, aber das kann doch rein theoretisch sein. Also ich kann dir das jetzt nur aus meinem Leben erzählen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass ich selbst auch bisexuell bin. Nein, weiß ich nicht. Dass ich phasenweise mit Frauen zusammen war. Und da war diese Frau der Mittelpunkt meines Lebens. Und ich phasenweise zusammen war mit Männern. Und dann waren die Männer Mittelpunkt meines Lebens. Und die habe ich geliebt und basta und sonst niemanden. Dass da theoretisch die Möglichkeit besteht, auch mit einem anderen Geschlecht oder Fantasien oder so. Okay, aber es kam auf die Liebe an. Ne? Wie? Nicht gleichzeitig. Nein, nicht gleichzeitig. Es kam auf die Liebe an und die Liebe war gezielt immer auf eine Person und damit basta. Ja, das finde ich auch. Wenn das nacheinander ist, dann ist das ja auch absolut okay. Mhm. Aber dieses Nebeneinander, das finde ich schlimm. So, wie geht es jetzt bei euch weiter? Also ich werde mich von ihm trennen, denke ich. Mhm. Und zwar einfach aufgrund des Betruges. Mhm. Hilft dir, ich merke, dass du auch zornig bist, ne? Sehr wütend. Ja, sehr wütend. Hilft dir, da wird dir das auch helfen, da aus diesem Schmerz, der ja sicher auch da ist, da rauszukommen? Ne? Was denn? Ich denke mal, dass dieser Zorn dir auch ein bisschen helfen wird, da aus dem Schmerz rauszukommen. Ja, denke ich schon. Hattet ihr jetzt schon in der letzten Zeit nochmal Streitereien oder Auseinandersetzungen? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Ich hab das überhaupt nicht gemerkt, ne? Ja. Mir ist das schon aufgefallen. Da habe ich jemandem gesagt, okay, ne? Aber darum geht's mir halt, ne? Also nicht dieser also wenn er mir das gesagt hätte, von Anfang an, also pass auf, ich habe jemand anders, dann hätte ich ja eine Entscheidungsfreiheit gehabt. Aber diese Anlügerei, also, ist das Schlimme. Du willst jetzt einen Schlussstrich ziehen? Ich denke schon. Und das war's dann. Ja. Liebe Marlies. Hat nichts damit zu tun, wenn jetzt jemand bisexuell ist, aber mit offenen Karten zu spielen. Und ich fühle mich wirklich, ich fühle mich auch gedemütigt. Ich komme mir total blöd vor. Weil ich habe nämlich an Ehe und Kinder und so weiter gedacht. Ja, ne? Das war's dann jetzt. Ja, ich denke. Okay. Alles Gute. Okay. Marlies. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Jörg dran, 29. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Zum Thema. Ja, mein Thema ist zum einen eine Demütigung durch mangelnden Wohnraum. Das heißt, ich bemühe mich seit Monaten um eine Wohnung und bekomme keine aus dem einfachen Grunde, weil ich arbeitslos bin. Mhm. Wir hatten schon mal miteinander telefoniert, da hatte ich dir von meinen vielen Bewerbungen erzählt. Mhm, ja, ich weiß. Ja, genau. Ich weiß, ja. Wie viel waren das denn? Das war irrsinnig viel, ne? Ja, ich bin jetzt bei 1133. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was war das nochmal? Was bist du vom Beruf? Ich bin EDV-Organisator. Ja. Und es ist jetzt so, dass ich, wie gesagt, seit Monaten, seit einem guten Jahr kann man sagen, auf der Wohnungssuche bin. Mhm. Und viele Leute kennen mich mittlerweile aus der Presse. Mhm. Das heißt, wenn ich da hinkomme, gucke mir eine Wohnung an, die gucken dann eigentlich gar nicht mehr, können wir an den vermieten oder nicht, sondern die sagen sich wohl im Endeffekt sowieso schon, ach, das ist der und der, dann lassen wir mal eben seinen Spruch erzählen, dann schicken wir dann wieder nach Hause. Ne? Also aus der Presse heißt, weil du sehr auf dich aufmerksam gemacht hast und auf deine Situation und deine Aktionen. Das ist ja so, dass die, dass hier, also der WDR zum Beispiel hat schon mehrfach über mich berichtet, genau wie Sat.1 oder RTL und wie sie heißen. Dann sollte man aber eigentlich meinen, dass die Leute, dass es dadurch einfacher ist. Ja, sollte man meinen, ne? Aber ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich irgendwie, ich sag das mal so ein bisschen überzogen, etwas negatives Charisma auf die Leute. Ich weiß es nicht. Ja, die haben vielleicht Angst. Das ist jemand, der an die Öffentlichkeit geht. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann haben wir da Theater am Hals. Vielleicht. Das könnte rein theoretisch sein, natürlich. Ja, ja. Nur, ich bin jetzt auch dabei, weil ich mich ja auch beruflich eventuell nochmal weitestgehend verändern möchte. Mhm. Und dann ist natürlich immer schlecht, wenn die Leute dann fragen, ja, haben sie zum Beispiel einen Job oder so, und dann musst du sagen, dann bist du im Moment arbeitslos. Das heißt, du könntest also die Wohnungssuche im Prinzip von heute auf morgen abbrechen, weil du kriegst keine Wohnung als Arbeitsloser. Demütigung bei der Wohnungssuche. Ja, ne? So kann man das sagen bei dir. Was ist denn dir da konkret schon vorgekommen? Wie haben die Leute dich denn demütigend behandelt? Ja, zum Beispiel solche Sprüche wie, ja, dann können wir auf unsere Miete ja noch im nächsten Jahrhundert warten oder sowas, das kommt also wortwörtlich rüber. Ne? Mhm. Da sind also Dinge bei, das merkt man sich gar nicht aus. Ne? Mhm. Ich habe mal ein Diktiergerät mitgenommen zu so einer Wohnungsbesichtigung und habe dann mal so ein Gespräch aufgezeichnet. Mhm. Ich hatte noch riesen Glück, dass da wirklich so eine Demütigung rüberkam. Und das habe ich dann meiner Frau vorgespielt und die ist also auch dann in Tränen ausgebrochen. Mhm. Weil wir haben ja auch zu Hause deswegen. nicht gerade das leichteste Leben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da kommen so einige Faktoren zusammen. Und deshalb, ich sag mal, wir suchen zwar weiterhin, aber ich sag mal so, ist eigentlich jetzt ein Strick, den man sich irgendwo selber auch gedreht hat. Ja. Aber andererseits sage ich mir, ich habe ein Recht auf meine Arbeit und auch ein Recht darauf, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja. Und auch wenn das, sag ich mal, letztendlich ein Schuss ins eigene Tor wäre, ich bin bereit auch dafür zu kämpfen. Ne? Aber ich möchte an dieser Stelle auch noch allen anderen sagen, die vergleichbare Probleme haben wie ich. Dass man den Kopf nicht hängen lassen soll und dass man auf jeden Fall versuchen soll, mit diesem Problem in die Öffentlichkeit zu gehen. Denn das, was wir im Moment in Deutschland erleben, rein arbeitsmäßig gesehen, ist die größte Schweinerei, die wir seit, seit 20 Jahren eigentlich erlebt haben. Wie viele Anläufe hast du in Sachen Wohnungssuche schon unternommen? Könnte dir nicht meine Zahlen nennen, dann müsste ich jetzt also lügen. Ich kann nur abschätzen, lass es mal 100 sein. 100, 150 Stück. Und das ist schon der Obernerv, sich das vorzustellen, da sich zu bewerben, Gespräche zu führen und immer wieder dann eine Absage sich einzuhandeln. Es war ja schon sogar so kurios, wir hatten ja schon mündliche Zusagen. Mhm. Und mündliche Zusagen gelten laut deutscher Rechtsprechung schon als verbindliche Zusagen. Mhm. Ich wollte ja noch mal einmal ganz kurz was sagen. Ja. Ich plane in Bochum im Mai oder im Juni diesen Jahres eine ganz große Aktion, wo 4,7 Millionen leere WC Toilettenpapierrollen aufeinander gestapelt werden sollen und die sollen die Zahl der Arbeitslosen wiedergeben. Ja. Und ich möchte alle aufrufen, an dieser Aktion teilzunehmen. Ja. Und auch genau mit meiner Zeitung, die ist jetzt im Umlauf, die heißt With Our Job und die wird von Monat zu Monat größer, weil sich sehr viele Einzelhändler, weil sich sehr viele Leute mit dieser Thematik auch solidarisieren. Ja, nur du solltest dich dann auch nochmal gezielt zum Beispiel an 1 Live und an WDR 2, WDR Radio wenden und auch an das WDR Fernsehen, da kriegst du bestimmt Unterstützung. Ja, die haben schon Interesse angekündigt. Und dann noch eine kleine Sache noch am Rande. Ich habe eine Erfindung gemacht und diese Erfindung, die hoffe ich, dass ich die mal auf den Markt bringen kann. Und zwar geht es darum, ich habe ein Spiel erfunden, das das soziale Netz in Deutschland spielerisch erklären soll. Aha, aber das vertiefen wir jetzt nicht mal. Nein, das vertiefen wir nicht mehr. Das ist nur am Rande. Ja. Jetzt haben wir es, ne? Kompliment nochmal für eure Sendung. Ich danke. Und mach weiter so. Alles Gute. Jo. Tschüss. Jetzt haben wir 1.32 Uhr und jetzt gibt es eine kleine Musikpause. Einslav Domian, Talkradio vom WDR aus Köln, zu hören im Radio bei 1 Live und zu sehen im WDR Fernsehen. Und unser Thema heute Nacht heißt Demütigungen. Welche schlimmen Demütigungen habt ihr schon ertragen müssen? Wie habt ihr sie ertragen? Und habt ihr andere Menschen schon mal gezielt gedemütigt? Wie habt ihr das gemacht? Warum habt ihr das gemacht? 0130 2911, so erreicht ihr uns, telefonisch kostenfrei und auch per Fax kostenfrei 0130 11 51 22. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls in der laufenden Sendung zurückrufen können. Weiter geht's mit Nathalie und die ist 27. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Domian. Ein schwerer Atmer. Ja. Fang mal einfach irgendwo an. Thema Demütigung. Bist du gedemütigt worden? Ja, auf jeden Fall. Von wem? Ich bin aus Weißrussland. Ich komme aus Weißrussland. Ja. Und ich habe damals vor 3 Jahren, wo ich noch in Russland war, habe ich Annonce gelesen in Zeitung, dass in Deutschland Firma bietet in Deutschland Arbeit. Arbeit an? Ja. Ja. Und ich habe keine Arbeit gehabt. Ich war arbeitslos. Mhm. Schon seit 2 Jahren. Mhm. Und ich habe geantwortet auf diese Anzeige. Also auf jeden Fall, wir haben alle Kleinigkeit, also erledigt. Mhm. Bin nach, mit meiner Freundin nach Deutschland gefahren mit Gruppe also, von Männern. Ja, also ihr habt, du hast dann Weißrussland verlassen? Ja. Du hast also aufgegeben? Ja. Und bist nach Deutschland gekommen? Ja. Ja. Und auf jeden Fall, wir sind nach Deutschland gekommen und dann haben die Männer gesagt, was, dass wir müssen uns unsere Körper verkaufen. Ja, also einfach. Ihr solltet als Huren arbeiten. Ja. Ja. Also Prostitution. Ja. Und das war vorher überhaupt nicht klar? Nein, auf keinen Fall. Das war also ganz formalitätisch gesehen und gesetzlich gesehen ganz normal. Angebot. Ja, mit, ich habe das gerade am Anfang nicht ganz verstanden. Mit wie vielen Leuten wart ihr? Mit wie vielen Frauen? Mit 4. Mit 4 Frauen, 4 Freundinnen von dir. Ich meine mit 2, also meine Freundin und 4 Männer. Ja, ach so. Mh. Ja, was ist dann passiert? Wie hast du reagiert? Ja, auf jeden Fall. Ich war, meine Freundin ebenso, war ganz genau, ganz geschockt. Mhm. Und wir haben gesagt, dass wir machen das nicht. Mhm. Und das geht einfach nicht. Es darf doch nicht wahr sein. Und auf jeden Fall, wir haben uns irgendwie gewehrt. Ja. Aber es hat nicht geholfen, weil sie, meine Freundin, hat Familie gehabt. Ja. Also Kinder, eben wie ich. Genauso wie ich. Heißt das, dass ihr dann doch als Prostituierte gearbeitet habt? Ja, zwei Tage lang. 2 Tage? Ja. Nur auf jeden Fall, länger konnte ich nicht. Mhm. Ich habe dann zu meiner Freundin gesagt, also jetzt entweder bringe ich mich um oder wir flüchten. Mhm. Dann haben wir geflüchtet und haben uns so auf der Straße, also... Wohin seid ihr denn geflüchtet? Also ganz so einfach auf der Straße. Einfach nur weg? Ja, also wir haben gesagt zu den Männern, dass wir gehen jetzt in... Weil wir haben keinen Freiraum gehabt, keinen so... Nathalie, dann seid ihr abgehauen von den Männern? Ja, einfach abgehauen. Wie ist es denn dann ausgegangen? Auf jeden Fall, wir haben uns Polizei gemeldet und ja, die Männer, diese Männer sind verhaftet worden, ja, zum Glück. Und habt ihr denn, wie lange liegt das zurück schon? 2,5 Jahre. Ja, habt ihr denn dann danach Fuß fassen können in Deutschland? Also habt ihr eine Arbeit, eine Wohnung? Zum Glück haben wir Zeugenschutz, also mit Polizei so unterschrieben, Zeugenschutzprogramm. Also ihr habt dann noch Glück im Unglück gehabt? Ja. Und hast du jetzt eine Arbeit und eine Wohnung? Im Moment lebe ich mit meinem Freund, aber jetzt bin ich von meinem Freund demütig worden. Also eine schlimme Demütigungsgeschichte und einen schlimmen Fall, wie man Leute reinlegen kann, den du da erlebt hast. Aber ihr habt es ja auch geschafft, da in letzter Sekunde quasi rauszukommen aus der ganzen Geschichte. Ja, ich, Gott sei Dank habe ich jetzt mein Kind nach Deutschland geholt. Ja. Und jetzt bin ich ganz froh. Nathalie, ja. Gut, dass es dir jetzt gut geht und vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich habe noch eine Frage. Ja? Kann ich mit Psychologe oder... Wenn du das gerne möchtest, ja, dann leg dein Telefon jetzt mal auf den Hörer und wir rufen dich zurück. Ja, okay. Okay, alles Gute, tschüss. Ciao. Klaus ist dran, 53. Ja, guten Abend, Jürgen. Guten Abend. Freue mich, dich mal tonversetzt zu erleben. Wie, unverletzt? Tonversetzt. Ah, tonversetzt. Ja. Du bist 2 Sekunden nach mir dran, sprich vom Sehen. Es ist also keine Übereinstimmung zwischen Ton und Bild. Ja, aber wir können uns gut verstehen. Wir können uns hervorragend verstehen. Dann leg mal los. Ja, der Atmer zu Anfang ist normalerweise noch tiefer als der von Nathalie, weil ich mit meinem 6. Lebensjahr oder von meinem 6. Lebensjahr bis zu meinem 16. Lebensjahr von meinen Eltern gedemütigt worden bin. Inwiefern? Ich bin 53 und zum damaligen Zeitpunkt, du bist ja noch ein paar Tage jünger, kannst dich aber möglicherweise auch an die Zeit noch erinnern, trug man also Unterhosen, die aus Wolle waren. Ja. Und wenn du jetzt, wie bei mir, am Samstag vom Turnen kamst, ja, dann hatte man sich ja entsprechend bewegt und dann war der Penis entsprechend auch gerieben, also rot. Mhm. Und das entdeckten nach oder während des Duschens nach dem Turnen meine Eltern. Und die vermuteten, dass ich onaniert hätte oder an meinem Glied gespielt hätte oder ähnliches. Mhm. Und von diesem Zeitpunkt an, jeden Tag bis zu meinem 16. Lebensjahr, musste ich mich abends, ob im Urlaub, wann oder wie oder was auch immer, vorstellen. Unglaublich. Unglaublich. Das heißt, du musst vorstellen, heißt, du musstest die Hose runterlassen? Jawohl, ich musste jeden Abend, bevor ich zu Bett ging, mich meinen Eltern vorstellen. Beiden Eltern? Beiden Eltern. Mhm. Und dann wurde nachgeschaut, ob eine Rötung an der Vorhaut oder Ähnlichem war, um damit dann entsprechende Maßnahmen einzuleiten und mich entsprechend zu bestrafen. Und diese Bestrafungen haben auch oft stattgefunden? Nicht wenig. Und wie sahen die aus? Schläge. Schlimme Schläge? Ja, heute würde man das bestrafen. Mhm. Und ich habe... Mein Gott, das hört sich ja wirklich grauselig an. Ich habe dir gerade sehr gut nachempfinden können, denn diese Tortur hat mein Leben bestimmt. Das glaube ich, ja. Zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben bis heute. Und ich werde wahnsinnig, wenn, und es sind, also die Menschen, denen ich das erzählt habe, ja, jetzt wissen es mehr, sind keine 5. Und die Reaktionen darauf machen mich heute noch wahnsinnig, wenn mir dann jemand sagt, warum hast du dich nicht gewehrt? Aber wie soll sich ein 6-jähriger Junge wehren? So, ich danke dir. Noch dazu in einem Elternhaus, wo der Vater über allem schwebte, und seine Autorität nach seiner Lust und Laune auslebte, ja, speziell seinem Sohn gegenüber. Warst du ein Einzelkind? Ja. Ja. Wie hast du denn während deiner ganzen Kindheit und Jugend über deine Eltern gedacht? Ich sage das ganz offen. Mir ist bei mir zum Heulen als zum Lachen zugute, aber ich habe meine Eltern gehasst. Hast du sie dir tot gewünscht manchmal? Ich habe auf meine Art reagiert, dass ich versucht habe, durch schulische Leistungen, durch andere Betätigungen in der Freizeit, wie beispielsweise Blechblasinstrumente spielen oder sowas Ähnliches, das zu kompensieren. Mhm. Aber ein anderes Beispiel, für mich war es immer das Höchste, mal mit meiner Mutter schmusen zu können. Dann bekam ich von meiner Mutter dann so nach 2-3 Minuten gesagt, du lass das, es könnte sein, dass der Papa kommt. Klaus, du sagst bis zum 16. Lebensjahr. Richtig. Wie hörte das denn dann, hörte das plötzlich auf, die Tortur? Ich habe mich gewehrt. Da hast du dich gewehrt? Ich habe mich dann, ich habe dann auch noch eine Klasse in der Oberschule übersprungen. Ich war also so der Vorzeigesohn. Und ich habe dieses Pharisäertum, was in unserem oder in meinem Elternhaus herrschte, das habe ich gehasst bis zum Gehtnichtmehr. Nach außen hin war das die intakte Familie mit dem Vorzeigesohn etc. Nun kann ich mir vorstellen, dass das dann doch sicher für deine Eltern eine Katastrophe war, als du dich dann aufgelehnt hast. Ich habe von meiner Mutter vorher sehr, sehr oft erfahren, dass sie diese Tortur nicht mehr mitmachen wollte. Mein Vater hat aber nicht nur mich gezwungen, das diese Prozedur täglich stattfand, sondern auch meine Mutter dazu verdammt, mit anwesend zu sein. Und was das für ein Kind oder für einen Jungen jetzt bedeutet, aber ich glaube, das ist nicht geschlechtsspezifisch, in die Pubertät zu kommen, schamhaft plötzlich zu entdecken, oh, da sprießen Haare, das Glied wird größer, etc. Hast du denn während dieser Zeit trotzdem dich heimlich mal getraut zu onanieren? Nein. Nie? Ich habe Angst gehabt. Wie war denn dein Verhältnis dann danach, als du älter warst, zu deinen Eltern? Ich bin am 27. März geboren und habe am 27. März mit 17 das Abitur gemacht und mit 18, am 1. April, war ich bei der Bundeswehr. Damals gab es noch das Losverfahren. Ja. Dann habe ich beim Kreiswehrersatzamt gesagt, bitte tut mir einen Gefallen, ich möchte sofort weg. Das war meine Reaktion auf mein Elternhaus. Und du bist dann nie wieder nach Hause gegangen? Nein. Auch nicht zu Besuch? Zu Besuch, ja. Aber da war ich wieder der Vorzeigesohn. Da musste ich mit Uniform erscheinen. Dann ging selbstverständlich auch am Sonntag mein Vater mit mir in die Kirche. Aber nicht mit mir als dem Sohn Klaus in die Kirche zu gehen, sondern mit der Uniform in die Kirche zu gehen. Ich bin Offizier geworden. Ich meine, heute bin ich Pazifist. Ich bin ausgeschieden aus der Bundeswehr. Ich war Offizier. Und jedes Mal, wenn ich befördert war, vom Fernjunker zum Fähnrich und vom Fähnrich zum Leutnant, dann musste ich mit der Uniform in die Kirche, damit alle sahen, guck mal. Gab es denn irgendwann dann später, ich weiß nicht, als du 20, 25 warst, mal eine richtige tiefgreifende, tiefgehende Auseinandersetzung mit den Eltern, dass du ihnen das vorgeworfen hast? Nur mit meiner Mutter. Der habe ich das mal vorgeworfen. Ja, das war ein Vorwurf. Und daraufhin hat meine Mutter mir zur Antwort gegeben, sie möchte nicht mehr mit mir darüber sprechen. Ich möge aber eins mitnehmen. Und das war ungefähr eine halbe Stunde vor ihrem Tod, denn ich habe sie in den Tod begleitet. Dass, wenn ich nicht gewesen wäre, sie schon lange nicht mehr vorher gelebt hätte. Weil sie unter dem Mann so sehr gelitten hat? Auch, ja. Ja. Auch, sagst du, weswegen noch? Ich auch. Ja, ja. Ja, ach so, meinst du das, ja. Wie dramatisch, wie dramatisch. Warum ich habe dann meine Halbschwester, mein Vaters erste Frau ist gestorben, aus dieser Ehe stammt eine Halbschwester und er hat dann meine Mutter wieder geheiratet. Ich habe dann mal versucht, meine Halbschwester darauf anzusprechen, die 22 Jahre älter war als ich. Und da habe ich von der zur Antwort bekommen, wieso, ist es dir in deiner Kindheit nicht gut gegangen, du hast doch alles gekriegt. Wie kommt es, dass du nie deinen Vater darauf angesprochen hast? Konnte ich nicht. Warum nicht? Es gab eine Barriere zwischen uns. Hattest du auch als erwachsener Mann noch Angst vor ihm? Ja. Ich war... Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Es gab eine Barriere der Menschlichkeit zwischen ihm und mir. Mein Vater hat nur für mich bis zu seinem Tode, er ist 89 Jahre alt geworden, als Autoritätsperson existiert nach preußischem Drill und den, und das meine ich jetzt positiv, Schmidtschen Wertvorstellungen. Ja. Das war ja in Ordnung, das sehe ich heute auch so. Nur alles das, was im zwischenmenschlichen Bereich zwischen meinem Vater und mir oder meinem Vater und der Familie stattgefunden hat, das gab es nicht. Kannst du deinen Eltern, im Speziellen deinem Vater, jetzt auch aus der Distanz heraus verzeihen? Nein, kann ich nicht. Ich bedauere vor allen Dingen, heute wäre ich vielleicht in der Lage, mit ihm darüber zu sprechen. Und ich würde ihm auch heute sagen wollen, dass er sicherlich mit die Ursache für meine persönliche Entwicklung, gerade im zwischenmenschlichen, im sexuellen Bereich, geworden ist. Würdest du sagen, dass du heute noch sexuell letztendlich daran Schaden trägst, was da richtig passiert ist, ja? Richtig. Ich habe mich auch nie gewagt, mich jemandem in der Hinsicht anzuvertrauen. Hast du auch keine Familie? Ich bin jetzt ganz allein. Es gab zwischenzeitlich mal einen... Ja, ich war verheiratet. Ja. Hast du Kinder auch? Nein, leider nicht. Oder ich sag Gott sei Dank, weil, ja... Kinder sind ja leider meistens auch die Leidtragenden, wenn eine Ehe zerbricht. Mhm. Und die Ehe ist letztendlich auch an diesem Problem gescheitert, mhm, was sich damals aufgebaut hat. Lieber Klaus, das ist sehr erschütternd, was du erzählt hast. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du es erzählt hast. Ja, als in der vergangenen Woche die Ankündigung für diese Woche kam, mhm, ist es mir wie ein, also ich habe wirklich einen Schreck gekriegt. Mhm. Und alles lief wieder wie ein Film vor meinen Augen ab. Ja, ja. Und ich habe seit Freitag selbst immer mit mir gerungen, soll ich oder soll ich nicht? Mhm. Nun ist es nicht leicht, zu euch durchzukommen. Mhm. Heute habe ich bei Fax das Glück gehabt. Ja. Danke auch an den Peter. Ja. An dich sowieso. Ich, ja. Es hat mich eine derartige Überwindung gekostet. Mhm. Und ich schäme mich auch nicht zu sagen, wir laufen die Tränen runter. Mhm. Weil alles wieder plötzlich so aktuell wie gestern war. Mhm. Und ja, das verfolgt mich einfach Schritt und Schritt. Ja, ja. Und ich habe keine Möglichkeit oder bis heute noch keine Möglichkeit gesehen oder entdeckt oder wie oder was. Du erwähnst es so oft, begebe dich in Selbsthilfegruppen oder sonst, mhm, irgendetwas. Das ist eine Sache des Vertrauens und das, natürlich, kann man nicht jedem sagen. Ja, ja. Und für mich ist hier auch ein gewisser Grad an Anonymität da. Ja. Aber trotzdem ist es jetzt öffentlich. Momentan befreit es, aber ich weiß, morgen ist es wieder da. Mhm. Also dennoch, lieber Klaus, nochmals danke ich dir für das Vertrauen. Gerne. Und wünsche dir, so schwer das auch jetzt ist und ich im Einzelnen das nicht ausführen kann, trotzdem alles, alles Gute. Danke dir. Viel Glück, tschüss. Weiterhin viel Erfolg bei deiner Sendung und vielen Dank. Tschüss, ciao. Tschüss, Klaus. Martina, 39 Jahre. Ja, hallo. Hallo, Martina. Morgen, Jürgen. Ja, ich kann das von meinem Vorredner, diese Demütigung, das ist zwar eine andere, aber dieses Gefühl, das er dabei hat, das kann ich sehr gut nachempfinden. Was ist dir widerfahren? Mein Vater hat mir, als ich 34 Jahre alt war, zu mir gesagt, ihm wäre ja sowieso ein Sohn lieber gewesen wie eine Tochter. Ich wüsste das ja hoffentlich. Mit 34 hat er das zu dir gesagt? Ja. In welcher Situation? Ja, wir sind zusammen spazieren gegangen und haben über meinen neuen Job geredet und über meinen Umzug geredet und darüber auch, was ich erreicht habe. Und dann sagt er zu mir halt so plötzlich nach einer kurzen Pause, ich hätte mir ja sowieso lieber einen Sohn gewünscht. Und das war für mich als Tochter, als Frau sowas von demütigend. Mhm. Ich habe ihm das auch nie verziehen. Ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen. Was hast du denn, um Gottes Willen, darauf geantwortet? Zunächst mal gar nichts. Ich glaube, wenn ich gesessen hätte, wäre ich vom Hocker gefallen. Ich habe dann sehr lange Luft geholt und habe angefangen zu heulen und habe gesagt, sag mal, war ich dir nie eine gute Tochter? Was hast du überhaupt jemals an mir auszusetzen, mhm, gehabt? Mhm. Aber sein Wunsch nach einem Sohn war immer wahrscheinlich sehr groß. Also er hat auch immer in der Vergangenheit die Nachbarjungs immer besser behandelt als mich. Ne? Hast du denn in all den Jahren, auch deiner Kindheit, Jugend oder später, das nie so auch schon mal für dich gedacht, dass er eigentlich lieber einen Sohn hätte? Ja. Das schon, also der Gedanke war dir nicht so ganz unvertraut. Der war mir nicht unvertraut. Mhm. Ich habe das gemerkt, wie er mit den Nachbarnjungen umgegangen ist, mhm, wie er mit mir umgegangen ist. Mhm. Und die Nachbarnjungen haben immer gesagt, ah, hast du einen tollen Vater, ne? Mhm. Und ich habe immer gesagt, ja, ich schenke ihn euch, ne? Mhm. Ich konnte bei dem Mann machen, was ich wollte. Ich habe bis zu meinem 31. Lebensjahr auch so ein Krankenschwester-Syndrom gehabt, so ein Hilfesyndrom, wo ich also bis zu meinem 31. Lebensjahr auch immer solche Männer gehabt habe, mhm, bis zu diesem, mhm, Zeitpunkt. Männer, die mehr oder weniger von mir erwartet haben, ja, mach du das, du kannst das, mhm, ja. Und, mhm, ich habe es gemacht, genauso wie ich es bei meinem Vater auch gemacht habe. Wie war denn die Rolle der Mutter früher? Meine Mutter war eine sehr liebenswerte, herzliche Frau und ich bin eigentlich sehr froh, dass sie da ist. Hast du ihr das erzählt? Ja, und meine Mutter ist eigentlich immer so der Typ gewesen, die dann gesagt hat nach der Scheidung, das ist dein Vater, jetzt komm, ach, die, geh hin. Die sind, ja, geschieden. Ja, die sind seit meinem 17. Lebensjahr geschieden. Ach so. Mhm. Und dann hat sie immer gesagt, geh hin, das ist dein Vater. Jetzt, der hat es vielleicht nicht so gemeint. Du weißt, er ist halt so kalt. Mhm. Mein Vater hat mich auch nie in den Arm genommen, mhm, zumindest, mhm, nicht, als ich mich dann erinnern konnte später. Ne? direkt nach diesem schrecklichen Gespräch, da als du 34 warst, ist das Verhältnis bis heute vollkommen zerrüttet? Wir hatten 2 Jahre überhaupt keinen Kontakt. Mhm. Und irgendwann hat er mal wieder eine Geburtstagskarte geschrieben. Mhm. Und ich habe ihm dann auch gratuliert zu seinem Geburtstag, aber gesehen habe ich ihn seitdem nicht mehr. Ich kann es ihm auch nicht verzeihen. Was mich so ein bisschen krank macht, irgendwie hänge ich irgendwo noch an ihm. Ich kann das gut verstehen, dass du ihm das nicht verzeihen kannst. Andererseits denke ich mir, vielleicht ist es auch schlimm, wenn er irgendwann stirbt und du hast nicht mehr mit ihm geredet. Oder ist es irgendwie nicht noch was... vielleicht eingerenkt worden oder was ausgetauscht worden, ich weiß nicht. Ja, das habe ich mir auch gesagt. Mein Vater, der wird jetzt 72. Und manchmal denke ich mir, vielleicht wäre es gut, nochmal mit ihm zu reden. Mhm. Aber ich kann es mir irgendwie nicht verzeihen. Es waren so viele Sachen. Er müsste ja auch den ersten Schritt machen, eigentlich. Ja, er macht ihn auch nicht. Mhm. Er schreibt dann auch nicht, die Unterschrift auf den Geburtstagskarten ist auch nicht Papa, sondern Franz, so heißt mein Vater, Franz. Mhm. Also er ruft auch nicht an. Mhm. Und ich weiß nicht, es ist für mich trotzdem so ein zwiespältiges Gefühl einfach in mir drin. Auf der einen Seite denke ich halt, mein Vater, okay, ja gut. Und auf der anderen Seite denke ich, er hat mir mein ganzes Leben lang wehgetan. Mhm. Immer nur wehgetan. Ja, und warum dann jetzt nachgeben und auf ihn zugehen? Ne? Ja, da würde schon eine ganz erhebliche Portion von Größe zugehören. Und ja, diese Größe habe ich wahrscheinlich sehr lange ihm gegenüber bewiesen. Ja. Und diese Größe kann ich jetzt nicht mehr hergeben. Also bei mir ist das wirklich so, dass diese Größe nicht mehr vorhanden ist für ihn. Ja. Also ich glaube, ich würde ihn dann demütigen. Mhm. Martina, ich habe jetzt die Isabel noch in der Leitung. Ja. Ich würde gerne kurz Tag. Mit dir noch reden. Das wünsche ich dir auch. Danke für deinen Anruf. Danke. Tschüss. Ciao. Isabel, 25 Jahre. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Bist du eine Gedemütigte oder jemand, der... Heute hat niemand hat sich getraut anzurufen, der einen anderen gedemütigt hat. Ja gut, ich könnte da noch anschließend was zu sagen, aber... Sag mal zu deiner Geschichte oder zu deinem Erleben etwas. Ja, und zwar bin ich seit knapp 7 Jahren verlobt und wir haben eine gemeinsame Tochter, die ist 5,5. Und mein Partner war halt so knapp 3 Jahre lang halt nur am Wochenende zu Hause. Und dann gab es natürlich eine ordentliche Krise zwischenzeitlich. Und in dieser Krise passierte das denn, dass ich halt mich von ihm abgewichen habe. Und das dann so kam, dass er mich dann halt nachts sexuell missbraucht, könnte man eigentlich schon sagen. Also er ist zwar nicht eingedrungen, aber er hat sich halt an mir vergangen, während ich geschlafen habe. Mhm. Während du geschlafen hast? Während ich geschlafen habe. Und du hast das nicht mitbekommen? Ich bin dann wach geworden. Ja. Und das hat er mehrere Male gemacht, bis ich dann zu guter Letzt dann gesagt habe, wenn du das dann halt nochmal machst, dann zeige ich dich an, dann ist mir das egal. Weil es ging dann echt zu weit und das war für mich also eine extreme Demütigung. Ja, das kann ich. Das hat mich unheimlich verletzt. Ja. Und das geht aber dann halt auch so, weil wir sind noch zusammen, dass es halt im Laufe der Jahre immer noch dabei ist. Also, ihr seid immer noch zusammen, trotz wahrscheinlich ganz vieler Schwierigkeiten und trotz eines solchen krassen Zwischenfalls. Warum seid ihr zusammen noch? Und tanzt du mich nicht von dem her? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, dass mitunter das Kind eine Rolle spielt und dass ich mir denke, na gut, jede Partnerschaft hat wahrscheinlich unheimliche Schwierigkeiten. Aber du bist nicht glücklich. Nee. Du bist eher unglücklich. Ja, vor allen Dingen halt, für mich ist es halt irgendwo, dass dann dieses Misstrauen und diese Wut halt noch so da ist. Und ich glaube, dass so ein Unglück eben auch auf ein Kind abfärbt, ne? Dass das Kind das mitbekommt. Ja gut, also sie, denke ich mal, kriegt das nicht so mit. Martina? Nee, Isabel. Ja. Entschuldigung. Unsere Sendung ist gleich zu Ende. Ja. Ich würde dir gerne anbieten, da wir jetzt ein bisschen kurz waren, dass du vielleicht mit unserem Psychologen noch ein paar Worte redest. Ja. Wäre das okay? Okay, ja. Dann leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke. Gut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Jeanette Krause. Und morgen Nacht haben wir ein offenes Talkradio für alle eure Themen. Ihr könnt uns erreichen ab 0 Uhr und um 1 Uhr sind wir wieder da im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Bis dann. Ciao.